Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 580 an Goethe, Jena, den 12. März 1799. Dass meine zwei ersten Akte eine so gute Aufnahme gefunden, freut mich sehr. Die drei letzten, wenn ich sie auch nicht ganz so genau auszuführen Zeit habe, sollen wenigstens dem ganzen Effekt nach nicht hinter den ersten zurückbleiben. Die Arbeit avanciert jetzt mit beschleunigter Bewegung, und wenn ich jeden Tag anwenden kann, wie diese letztern, so ist es nicht unmöglich, dass ich Ihnen den ganzen Rest des Wallensteins kommenden Montag durch einen Expressen sende, um das Manuskript im Fall keine Erinnerungen dagegen zu machen wären, mit der Montagabendspost an Iffland zu expedieren. Erwarten Sie darum, in dieser Woche nicht viel von mir zu hören. Dass das trojanische Feld sich anfängt, um Sie auszubreiten, höre ich mit wahrer Freude. Bleiben Sie in dieser guten Stimmung, und möge das heitere Wetter Sie dabei sekundieren. Leben Sie recht wohl, meine Frau, die wieder wohl ist, grüßt Sie herzlich. Der Gries ist angelangt von Dresden. Es ist ein schwerer Kasten, und wir wollen ihn, wenn Sie ihn nicht sogleich verlangen, mit einer Gelegenheit abschicken. Es ist nur für 3 Taler und einige Groschen, weil nicht mehr Vorrat da gewesen. Die Mühle war wegen des Frosts stillgestanden. Leben Sie recht wohl, S.C.H.